9. Petra, eine deutsche Touristin, spricht noch nicht so gut Portugiesisch. Hören Sie das folgende Gespräch zwischen ihr und dem Kellner. Sie verstehen bestimmt, worum es hier geht. Boa tarde. Faz favor. Boa tarde. Desculpe, fala alemão? Sim, falo um pouco de alemão. Was bedeutet Bica? O que significa a palavra Bica? Bica significa expresso. Ah, significa café. Então uma Bica, faz favor.